Meine Kollegen Richter, von der Hand des hier auf der Anklagebank sitzenden Menschen ist ein anderer Mensch, der treu im Interesse der Werktätigen seine Pflicht erfüllte, ein VP-Angehöriger, heimtückisch auf hinterhältigste Art ermordet worden. Die Kriegstreiber und Kriegssetzer, welche am 17. Juni, ihrem sogenannten Tag X, der Deutschen Demokratischen Republik den Garaus machen wollten, hatten in der Person des Angeklagten ein willfähriges Werkzeug gefunden. Dieser Erfolg ist aber ausgeblieben, dank der Haltung der Mehrzahl unserer Werktätigen, der Diszipliniertheit unserer Staatsorgane, insbesondere unserer Volkspolizei, und dank der Hilfe unserer sowjetischen Freunde. Die Todesstrafe ist angemessen. Urteil auf Bestellung. Ein Feature von Christine Sievers und Nikolaus Schröder. Lasst das Schießen sein! Ihr werdet eines Tages dafür zur Verantwortung gezogen! DDR 1953. Der Aufstand vom 17. Juni hat das Land erschüttert. Was mit einem Streik der Bauarbeiter in der Ostberliner Stalinallee begann, hatte über Nacht Massendemonstrationen im ganzen Land ausgelöst. In einigen Städten kam es zu gewalttätigen Auseinandersetzungen. Die Macht im Staat, für einige Stunden war sie außer Kraft gesetzt. Für die Kader der SED, der Sozialistischen Einheitspartei, ein Albtraum. Am Ende kontrollierten sowjetische Panzer die Straßen. 34 Demonstranten und 20 Volkspolizisten waren tot. 19 Demonstranten wurden von Soldaten der Roten Armee noch am selben Tag standrechtlich erschossen. Ich eröffne die heutige Sitzung des ersten Strafsenats. Wir verhandeln in der Strafsache gegen Jännerich wegen Boykotthetze und Mordes. Vorgeführter Angeklagter Jännerich. Bleiben Sie stehen. Der Senat ist besetzt mit Vorsitzenden Richter am Bezirksgericht Sieber, beisitzende Richter Herr Marx, Herr Eilert, Herr Kluth als Staatsanwalt und Frau Mbethke als Protokollführerin. Ihr Rechtsanwalt ist Pflichtverteidiger Rechtsanwalt Franke aus Wandsleben. In dieser Sache sind als Zeugen geladen, Herr Wachmeister, können Sie bitte die Zeugen aufrufen. Unmittelbar nach dem 17. Juni wurden überall im Land Strafverfahren organisiert. 1500 Demonstranten wurden zu Zuchthausstrafen bis zu 15 Jahren verurteilt. Drei lebenslange Strafen wurden verhängt. Der Gärtner Ernst Jännrich ist einer von zwei Angeklagten, die zum Tode verurteilt werden sollen. Am 25. August 1953 wird ihm in Magdeburg der Prozess gemacht. Meine Damen, meine Herren, ich habe Sie pflichtgemäß dahingehend zu belehren, dass Sie vor Gericht die reine Wahrheit sagen müssen. Das heißt, Sie dürfen nichts verschweigen und nichts hinzufügen. Wegen einer uneidlich falschen Aussage werden Sie mit Gefängnis bestraft. Außerdem müssen Sie damit rechnen, dass Sie auf Ihre Aussage hin vereidigt werden. Auf mein Eid steht Zuchthaus nicht unter einem Jahr. Volksrichter Hans Sieber, geboren 1920 in Deutsch-Brodeck, heute Tschechien, gelernter Schneider, Absolvent der Richterschule auf Schloss Ettersburg, seit 1951 Volksrichter in Magdeburg. Jännrich, stehen Sie auf. Sie heißt mit Vornamen? Ernst. Der Angeklagte. Wann und wo sind Sie geboren? Am 15.11.1911 in Wedringen, Kreis Haldensleben. Was sind Sie vom Beruf? Gärtner. Wo haben Sie zuletzt gearbeitet? In der Produktionsgenossenschaft Einheit. Als was? Als Gärtner. Als Gärtner. Sie wohnen in? Magdeburg. Jetzt Nordwest, früher Hallstraße 1a, jetzt hier Rembrandtweg 1a. Also Magdeburg, Neustadt, Rembrandtweg 1. Was haben Sie verdient bei der LPG? Pro Woche 40 Mark. 40 Mark ausbezahlt? Jawohl. Verheiratet? Jawohl. Wie ist Ihre Ehefrau? Else Jännrich, im Grunde den Gott. Haben Sie Kinder? Jawohl. Wie viel? 4. Wie alt? Else wird 17, 14, 13 und 10 Jahre. Also 17, 14, 13, 10? 4 Söhne, jawohl. Lebt Ihr Vater noch? Nein, er ist gefallen im Krieg 1916. Volksrichter Sieber gehört der ersten Richtergeneration der DDR an. weil über 80% der deutschen Richter und Staatsanwälte Mitglieder der NSDAP oder einer ihrer Unterorganisationen waren, wurde in der DDR, anders als in Westdeutschland, kein Jurist übernommen. In der DDR wurden Richter und Staatsanwälte an zentralen Schulen ausgebildet. Zuerst unter Aufsicht der sowjetischen Militäradministration, die sich parteipolitisch zurückhielt, dann unter SED-Kuratel. Wann hatten Sie denn Ihre Lehre als Gärtner beendet? Am 31. Mai 1931. 31. Mai 1931. Und von da ab waren Sie als Arbeiter tätig bis wann? Bis zu meiner Haftung. Waren Sie vor 1933 politisch organisiert? Da war ich erst in der Sozialistischen Arbeiterjugend und nachher bin ich zur Sozialdemokratischen Partei gewesen. Wie lange waren Sie bei der SPD? Dann bis 33. Bis 33. Haben Sie der NSDAP oder einer Ihrer Gliederungen angehört? Nein. Sind Sie Soldat gewesen während des Zweiten Weltkrieges? Ich war Soldat vom 10. Februar 1942 bis 31. Juli 1942. Bei der Infanterie? Bei der Infanterie. Und weshalb sind Sie entlassen worden? Durch Granatstecksplitter. Wo haben Sie denn den? Kopfstecksplitter, Lunge und in der Nähe vom Herz. Und See- und Gehirnnerv und Schienbeinnerv. Sind Sie dienstuntauglich entlassen worden? Jawohl. Was haben Sie dann wieder gemacht? Ich bin dann 1943 bin ich entlassen im März. Dann bin ich wieder zu der Firma Junker zurückgekommen, weil die uns wieder einstellen musste. Dann wurde ich versetzt nach Ebersbach. Und von da aus wurde ich 1944 wieder als Soldat eingezogen, weil man alle Menschen brauchte. Und? Nun weiß ich, ob ich dann, weil man mich offenbarte, das Weihnachtsfest ist das schönste Fest der Familie. Und dieses Jahr vor Weihnachten, da entfernte ich mich von der Truppe, weil ich ein anständiges Familienleben gewesen war. Naja, nun kommen Sie zur Sache, machen Sie mir hier nicht so einen Salm vor, sondern sagen Sie mir konkret, sind Sie deswegen bestraft worden oder nicht? Nein, ich wurde dann versetzt nach Hameln. Was haben Sie gemacht, als Sie wieder nach Magdeburg zurückkamen? Dann bin ich in Arbeit gegangen. Ich habe mir dann, meine Frau hatte etwas Geld gespart, habe ich mir selbstständig gemacht. 1945. Als was denn? Hatte ich Obst und Gemüse, Kartoffelhandel an der in Magdeburg hier? Jawohl. Nach 1945 haben Sie sich da organisiert? Ja. In welcher Partei? Da war ich in der Sozialistischen, wieder in der SPD und dann in der Sozialistischen Einheitspartei. Wie lange? Bis 47. Und dann? Dann bin ich aus der Partei ausgetreten. Warum? Man warf mir im Funktionärkörper vor, ich hätte meine Geschäft nur auf der, durch die Partei erhalten. Ja, und da habe ich gesagt, das lasse ich mir nicht sagen, weil ich wollte niemals was durch eine Partei werden. Aus den Unterlagen des Büros von Hilde Benjamin, Vizepräsidentin des Obersten Gerichts der DDR. Berlin, 20. Juni 1953. Fernmündliche Anweisung zu den Prozessen gegen Demonstranten des 17. Juni an alle Direktoren der Bezirksgerichte. Die Verhandlungen sind grundsätzlich öffentlich. Im notwendigen Fall ist die Öffentlichkeit ausgeschlossen. Der Vorsitz ist bewährten Richtern zu übertragen. Es können auch bewährte Richter von den Kreisgerichten an die Bezirksgerichte abgeordnet werden. Geeignete Schöffen sind aus den Schöffenlisten auszuwählen in Zusammenarbeit mit der Bezirksleitung der SED. Geeignete Pflichtverteidiger müssen ebenfalls nach Rücksprache mit der Bezirksleitung der SED ausgewählt werden. Alle Todesurteile sind innerhalb 24 Stunden dem obersten Gericht durch Sonderkurier zu übersenden, wenn Berufung eingelegt wurde, mit Akten. Die Anklage. Das Wort hat der Staatsanwalt. Ich klage den Gärtner Ernst Jendrich, dessen Personalien soeben festgestellt sind, an, am 17. Juni 1953 im Stadtgebiet von Magdeburg und an Untersuchungshaftanstalt Magdeburg-Sudenburg Boykott und Mordhetze gegen demokratische Einrichtungen und Organisationen betrieben. Staatsanwalt Fritz Kluth, geboren 1906 in Magdeburg, gelernter Former und Gießer, bis 1951 Mitglied der Volkspolizei, dann Amtsanwalt. Ab 1953 Staatsanwalt am Bezirksgericht Magdeburg. Vorsätzlich einen Menschen getötet sah. Der Angeklagte hatte sich am 17. Juni an der Demonstration hier in Magdeburg als Rädelsführer beteiligt. Er begab sich bereits schon mit den übrigen randalierenden Menschen gegen 8 Uhr auf die Straße und zog vorerst zur Möbelfabrik, wo seine Frau beschäftigt war. Die randalierenden Menschen, immer der Angeklagte als Provokateur, vorneweg begaben sich dann zur Haftanstalt Magdeburg-Sudenburg. Einigen Provokateuren war es bereits gelungen, Volkspolizisten die Karabiner wegzunehmen. Und der Angeklagte setzte sich in Besitz eines dieser Karabiner. Er hat dann mit diesem Karabiner, die Waffe lud er vorher durch ein Fenster der Haftanstalt den Volkspolizeiangehörigen niedergeschossen. Der Volkspolizeiangehörige wurde auf der Stelle getötet. Unmittelbar nach dem 17. Juni 1953 ist die Vizepräsidentin des Obersten Gerichts der DDR, Hilde Benjamin, Leiterin eines Operativstabs geworden, der die juristische Aufarbeitung des Volksaufstandes organisiert. Benjamin ist Mitglied des SED-Zentralkomitees, dem sie regelmäßig Bericht erstattet. Über den gewünschten Prozessverlauf ist das Magdeburger Bezirksgericht genau informiert. Außerdem hat Benjamin Instruktoren im Zuschauerraum sitzen. Staatsanwalt und Richter wissen, was von ihnen erwartet wird. Am 11. August, 14 Tage vor Prozessbeginn, informiert Benjamin das ZK der SED über das von ihr festgesetzte Strafmaß. Ich füge weiter bei: Abschriften der Anklagen gegen Römer und Jenrich, die in Magdeburg verurteilt werden sollen. Wir sind der Ansicht, dass bei Jenrich die Todesstrafe angemessen ist. Die Justizorgane haben dieser Linie zu folgen. Darüber wacht Hilde Benjamin, seit sie Justizministerin ist. Die Gerichtsverhandlung hat jetzt zu klären, dass Ernst Jenrich die Massen gegen den Staat aufgehetzt hat. Ich hätte Verständnis für Ihr Verhalten, wenn Sie hingegangen wären und hätten zu Ihrer Frau gesagt, also hör mal, komm, mach, dass du nach Hause kommst hier, man weiß nie, was passiert in dieser Situation. Aber Sie sind doch hingegangen und haben die Arbeiter als solche provoziert und aufgefordert, das Werk unverzüglich zu verlassen und am Streik teilzunehmen, angeklagt. Ja, ich habe gesagt, was draußen so geschehen ist und habe auch gesagt, ich war Streik. Ich habe auch gesagt, wir wollen auch mal wieder eine Apfelsine kaufen für einen Groschen. Ja. Und was haben Sie noch gesagt? Nee, dass unsere Familie, dass ich auch mal eine Apfelsine von meiner Familie kaufen kann. Hm. Dass mit den Aupreisen ich nicht einverstanden war. Nun, also Sie haben das, was draußen auf der Straße andere Provokateure zum Besten gaben, das haben Sie als Abgesandter dieser randalierenden Menge, das haben Sie da in der Möbelfabrik erzählt. Und bestimmt nicht so ruhig und sachlich, wie Sie mir das hier erzählt haben. Angeklagter Jenrich. Ja, so, das weiß ich, was ich da sagen will. Ja, nun, Sie wissen nicht, was Sie mir sagen sollen. Ich habe das mitgemacht, was die Masse gemacht hat. Ich habe das auch erkannt, dass es verkehrt war. Der Tag X, von dem die Westberliner Presse so viel faselte. Die Partei steckt in einem Dilemma. Eine Regierung, die Demonstranten verfolgt, deren Forderungen von einem Großteil der Bevölkerung mitgetragen werden, hat jeden Rückhalt verloren. Fieberhaft wird nach einer Erklärung für den Aufstand gesucht. Der 17. Juni wird zum Tag X, den imperialistische Kräfte als Termin für einen faschistischen Putsch festgelegt hatten. Gedungene Provokateure, so die offizielle Parteilinie, stachelten ahnungslose Werktätige zum Aufstand gegen den Arbeiter- und Bauernstaat auf. Bis zum Mauerfall war das die offizielle Lesart des 17. Juni. Juristisch fällt der Straftatbestand unter den Begriff der Boykotthetze. Ein Generalverdacht, dem sich fortan jeder aussetzt, der die Partei kritisiert. Nachdem er die Möbelfabrik verlassen hat, zieht Ernst Jenrich mit seinem Sohn Wolfgang, den er im Getümmel getroffen hat, weiter. Die Arbeiter der Karl-Marx-Werke und anderer Industriebetriebe sind in der Frühstückspause in die Innenstadt von Magdeburg aufgebrochen. Vater und Sohn Jenrich schieben ihre Fahrräder zum Hasselbachplatz, dann geht es zum Boleslav-Birut-Platz, heute Universitätsplatz, und wieder zur Otto-von-Guericke-Straße. Hier liegt das SED-Parteibüro. Möbel und Schreibmaschinen liegen auf der Straße. Im Inneren des Gebäudes wird gezündelt. Waren Sie da mit drin? Ich war da drin. Was haben Sie da zerschlagen? Ich habe nichts zerschlagen, habe mich das angeschaut. Nur angeschaut? Jawohl, Herr Richter. Und haben Sie das für richtig befunden, ja? Nein, das habe ich nicht für richtig befunden. Haben Sie das irgendeinem Menschen gegenüber zum Ausdruck gebracht, dass das, was hier gemacht ist, wird Wahnsinn ist? Ja, ich habe das gesagt, aber zu wem weiß ich nicht, Herr Richter. Zu wem wissen Sie Für die Partei ist Volksrichter Sieber die Idealbesetzung. Innerhalb von 3 Jahren ist er vom Schneidergesellen zum Volksrichter am Bezirksgericht aufgestiegen. Seine Kaderakte beschreibt ihn im Sommer 1953 als, Zitat, den starken Mann im Dezernat 1. Diesbezüglich ist er sehr selbstbewusst und zum Teil überheblich. Angeklagter Jenrich, jetzt wird mir die Sache immer unverständlicher. Sie sehen, welche Ausmaße das es angenommen hat, dass man dazu übergeht, öffentliche Gebäude zu zerstören, Brandschatzung zu begehen, Menschen niederzuschlagen. Und sie distanzieren sich immer noch nicht von diesen Menschen. Ist denn das ein Streik? Nein, das ist kein Streik. Ist kein Streik? War damit auch nicht einverstanden. Na, Sie waren nicht mit einverstanden. Ich war doch aber bestimmt nicht alleine. Es waren viele. Magdeburgs Straßen sind am Morgen des 17. Juni von Demonstrationszügen verstopft. Die Stimmung ist aufgebracht. In der Haftanstalt Sudenburg, die dem Bezirksgericht, heute Landgericht, angegliedert ist, sind Schüsse gefallen. Es soll Tote gegeben haben. Das Gefängnis liegt auf dem Heimweg der Jenrichs. Angeklagter Jenrich, jetzt sind Sie an der Haftanstalt Sudenburg. Was haben Sie da festgestellt? Da war hier schon eine große Menge vor der Haftanstalt. Na und was war da los? Was haben Sie da festgestellt? Da wurde hier schon geschossen. In der Haftanstalt hier. Von wem? Durch wem weiß ich nicht. Von wem? Nun, Sie müssen doch feststellen, ob in die Haftanstalt rein- oder rausgeschossen wird. Reingeschossen. Reingeschossen? Ja, und es wurde auch gescheit, nicht wahr? Es sind schon Todesüberklagen von der Zivilbevölkerung. Und das haben Sie für richtig befunden, dass man jetzt plötzlich, dass nun die faschistischen Provokateure mit Schusswaffen jetzt rinballern in die Haftanstalt? Nein, Herr Richter. Nicht? Nein. Das haben Sie also ebenfalls missbilligt, Ihrer Einlassung nach? Jawohl. Und was haben Sie gemacht? Ich habe selbst geschossen. Ah, Sie haben selbst geschossen? Ja. Trotzdem Sie das verurteilt haben? Ja, Richter, ich habe das verurteilt. Und ich konnte es nicht ansehen, dass geschossen werden sollte. Wo ich hier ankam, da wurde geschreit und ich war aber auch geschrien, Kollege, nicht schießen, kein Blut vergießen. Das waren die Worte, die wir gebraucht haben. Und ich habe auch gebraucht, Sie sollen keine Akten hier rausschmeißen und verbrennen. Das waren meine Worte, die ich gebraucht habe. Vor dem Gefängnis ist die Situation außer Kontrolle geraten. Ein Gerücht ist in Umlauf. Demonstranten wollen angeblich das Gefängnis stürmen, um politische Gefangene zu befreien. Einige Wachen sind von den aufgebrachten Demonstranten schon entwaffnet worden. Von den Wachtürmen wird scharf geschossen. Aus der Menschenmenge wird zurückgeschossen. Von überall fallen jetzt Schüsse. Da sah ich, dass der junge Mensch einen Karabiner hatte. Und da habe ich ihn den weggenommen. Naja, schön. Also das war auf der Straße, auf der Durchgangsstraße zum Haupteingang der Haftanstalt. Da Jawohl. Den, da ist das passiert, was Sie mir so immer erzählt haben. Jawohl, da ist das passiert. Nun, jetzt hatten Sie das, den Karabiner. Was ist weiter passiert? Ich wollte nicht, dass geschossen wurde. Da schrie die Menge ein. Na, dann schießt du. Da hat die Menge zu Ihnen geschrien, dann schießt du. Ja. Also Sie wollten nicht, dass geschossen wird. Deshalb haben Sie diesen Jungen da den Karabiner weggenommen. Jawohl. Jetzt brüllt die Menge, nun schießt du. Sie wollen aber doch nicht, dass geschossen wird. Nein, ich wollte das nicht. So, also dann ist die Flinte von selbst losgegangen. Jetzt sage ich mir jetzt um, wenn ich jetzt das nicht mache. Oder irgendwas, weil schon der Karabiner zerstört wurde, wurde schon randaliert und gemacht und getan. Und da habe ich mich durchgelogen, habe ich mich gefühlt, na, du gibst einen Schuss ab. Ja, also du gibst einen Schuss ab. Ja. Haben sich durchgerungen zu der Erkenntnis, du gibst einen Schuss ab. Und wohin haben Sie nun? Im Gefängnishof hineingeschossen. Im Gefängnishof? Jawohl. Von welcher Stelle aus? Vom linken Fenster. Wie viele Schüsse haben Sie abgegeben in das Innere des Gebäudes? Ein. Ein? Ja. Nicht mehr? Nein. Im Gerichtssaal herrscht jetzt gespannte Stille. Das Publikum im Saal hat die Demonstrationszüge noch vor Augen, die am 17. Juni durch Magdeburg zogen. Von den Schießereien vor der Haftanstalt hat am Tag danach die ganze Stadt gesprochen. Was haben Sie reingerufen in die Haftanstalt? Kollegen, seht euch vor, hier sind Scharfschützen drunter. Was haben Sie gesagt? Kollegen, seht euch vor, hier sind alte Russlandkämpfer drunter. Aha. So hier war das, so. Was ich hier oben habe. Was wollten Sie damit bezwecken? Die Kollegen sollten sich hinstellen, dass sie nicht erschossen werden oder was, oder nicht getroffen werden. So, die alten Russlandkämpfer. Die haben zum Schluss die Stiefeln verloren, vor lauter Laufen, die alten Russlandkämpfer. Angeklagter Jenrich. Vor lauter Rückwärtslaufen. Bleiben Sie dabei, dass Sie vom linken Fenster ausgeschossen haben? Ja, Richter. Ich kann nichts anderes sagen. Und ich weiß, dass ich vom linken Fenster ausgeschossen habe. Und ich weiß auch, dass ich keinen erschossen habe, Richter. Von wo aus? Von 6 bis 7 Meter ab, so mitten in der Straße, nach dem Gerichtsgebäude zu. Habe ich scheuig über das Dach geschossen. Und dann habe ich den Karabiner zerschlagen. Es sind noch Fragen zu diesem Komplex an den Angeklagten, Herr Staatsanwalt. Ja, unmöglich. Sie, Herr Rechtsanwalt. Ja, ich bitte den Angeklagten folgende Fragen vorzulegen. Zunächst, wann er an der Haftanstalt eingetroffen ist. Ja, welche Uhrzeit war das, Angeklagter Jenner? Zwischen 12 und halb 1 gewesen sein. Sonst noch Fragen? Dann bitte ich den Angeklagten zu fragen, welche Kleidung er an den betroffenen Tage angehabt hat. Mit was waren Sie bekleidet, Angeklagter Jenrich? Ich war bekleidet mit einer blauen Schlösserhose. Blaue Schlösserhose und? Ein blau gestreiftes Hemd, ein Pullover, ein dunkelbrauner Pullover und eine blaue Jacke, Schlosserjacke. Also Sie waren in Schlösseruniform, ja, sozusagen. Hatten Sie eine Kopfbedeckung auf? Nein. Nicht. Herr Gefreiter, bringen Sie mir mal den Angeklagten her. Herr Staatsanwalt, darf ich Sie ebenfalls herbitten, Herr Rechtsanwalt? Nun, Angeklagter Jenrich, das ist das Innere des Gefängnishofes. Hier ist das bewusste rechte Fenster. Also Ihre Blickrichtung, da können Sie den Hof übersehen, gut übersehen vom rechten Fenster aus. Sie können hinter dem Hof, können Sie ein grünes Tor sehen, dessen Tür offen stand. Und hinter diesem Tor stand ein Volkspolizist in dieser Stellung. Und als Sie den Schuss abgegeben haben, haben Sie durch das rechte Fenster einen Zielschuss auf den Volkspolizeiangehörigen Geitschik abgegeben. Nee, Herr Richter. Angeklagter Jenrich, das Opfer Ihres Schusses ist hier. Nein, Herr Richter. Nein, habe ich nicht getan, Herr Richter. Sehen Sie sich diesen Menschen an, jawohl, der seine Pflicht getan hat, jawohl, wie blutig und zerfetzt, dass er hier liegt, jawohl. Angeklagter Jenrich. Jawohl, Herr Richter. Dass Sie es getan haben, das werden wir Ihnen in der weiteren Folge beweisen, Angeklagter Nein, Herr Jenrich. Herr Richter, ich habe den nicht erschossen. Sie waren weiter bei Ihren lügnerischen Behauptungen. Herr Richter, ich mache keine lügnerische Behauptung. Führen Sie den Angeklagten wieder zum Platz, Gefreiter. Mord an einem Volkspolizisten und Boykotthetze nach § 6. soll die Verhandlung auf Weisung von Hilde Benjamin dem Angeklagten nachweisen. Dafür hat die Staatsanwaltschaft Zeugen benannt. Nach Entlastungszeugen wurde nicht gesucht. Auch die Verteidigung hatte keine Zeit, eigene Zeugen zu stellen. Die Staatsanwaltschaft gibt sich keine Mühe, die Einseitigkeit ihrer Ermittlung zu kaschieren. Die Zeugenvernehmung. Die Zeugin Vera Krüger ist 22 Jahre alt und arbeitet als Angestellte in den Magdeburger Möbelwerken. Ja, also der Angeklagte Jenrich kam bei uns kurz nach 10 Uhr in der Futterschlauerei rein. Und da hat er uns dann aufgefordert, die Arbeit niederzulegen, ja, und sollten uns an den Demonstrationszug draußen mit anschließen. Er war in solcher Verfassung, dass wir gesagt haben, vorne bei uns, dass wir dahinter ja nicht marschierten, nicht? Und wie so wütend oder so außer Rand und Band? Ja. Und er ist dann zu seiner Frau gegangen, nicht? Die da hinten bei uns auf dem Platz tätig war. Und wie er dann wieder vorkam, hörte ich nur noch, wie er sagte, das Geld, was in den Lohntüten wäre für unsere Arbeiter, wäre zu wenig gegenüber den AU-Preisen, ja, nicht? Und dann sind wir nach vorne gegangen. Sind noch Fragen an die Zeugin, Herr Staatsanwalt? Zeugen, Sie sagten, dass der Angeklagte in einer Verfassung gewesen sei und Sie nicht dahinter marschieren würden. Nein, wir auch nicht. Ja, haben Sie Angst vor ihm gehabt oder was? Nein. So, ja, schönen Dank. Der Zeuge Walter Langer ist Volkspolizist. Er ist 33 Jahre alt und stand neben seinem Kollegen Geitschik, als der tödlich getroffen wurde. Auf die Befragung hat Zeuge Langer sich gut vorbereitet. Es war folgendermaßen, ich kam vom dritten Hof und wollte vor nach der Pforte. Und weil die Schießerei war, da bitte ich natürlich sehr viel um mich, damit ich nicht abdrehen darf. Und wie ich so nach der Pforte gucke, auf einmal sah ich, wie durch das rechte Fenster jemand stand und legte was hin. Jetzt konnte ich nicht erst gucken. Und in dem Moment, da guckte ich noch da hin, da sah ich denn, wie er erst guckte. Und in dem Moment sprang ich beiseite und da fiel er schon noch. Und da haben Sie den Angeklagten erkannt von diesem Moment? Jawohl, ich habe gleich sofort, wie die Vernehmung war, da habe ich gleich in jedem die Größe, das Aussehen der Person, also die vollkommene Person beschreiben. Herr Zeuge Langer, die Größe anzugeben ist unmöglich, das können Sie nicht sehen. Ich mache Ihnen diese Vorhalte, ich habe Sie eingehend belehrt. Wir müssen ja die Wahrheit finden. Das ist die Wahrheit. Sie können, wenn der Angeklagte durch dieses Fenster gesehen hat, dann können Sie höchstens von dieser... bis zur Brusthöhe. Ja, und dann können Sie keine Größe angeben, das ist unmöglich. Also, das Sie wissen nicht, ob er gebückt gestanden hat, ob er aufrecht gestanden hat, ob er in der Kniebeuge gegangen hat. Und da haben Sie den Jännerich erkannt. Jawohl. Also ist das der Mann wieder. So wie die Gegenüberstellung war, habe ich gesagt, das Gesicht stimmt genau. Den Moment hat er eine blaue Jacke angehabt. Da habe ich gesagt, dieses stimmt nicht. Es war so eine Art Fischgräbenmuster. Denn es von Weitem sah es aus so grau. Und der Mensch, der da durchgesehen hat durch dieses Gitter, der hatte glatte, zurückgekämmte Haare. Ja, also durch die erkennbare Haare und das Licht, das kann man natürlich nicht feststellen. Also dunkles Haar, ja? Dunkles Haar. Aber diese der Angeklagte an und für sich hat sehr markante Gesichtszüge. Und Sie erkennen ihn wieder. Ja. Sie sind auch bereit, dies zu beeilen. Das kann ich beeilen. Der Richter wird langsam ungeduldig. Die von der Staatsanwaltschaft benannten Zeugen widersprechen sich in allen wesentlichen Details. Tatzeit, Kleidung, Aussehen. Selbst Hilfestellungen des Richters, der schon mal vorsagt, was er hören will, können nicht verhindern, dass die dunklen Haare des vermeintlichen Schützen mal zurückgekämmt sind, mal ins Gesicht hängen und die Schlossermontur plötzlich ein Fischgrätmuster besitzen soll. Nach der Mittagspause wird ein neuer Zeuge in den Prozess eingeführt. Ein Häftling, der Augenzeuge der Erschießung des Volkspolizisten Gajcik gewesen sein soll. Der Zeuge Erich Großkopf ist 53 Jahre alt. Der Mediziner ist als Kriegsverbrecher in der Haftanstalt Magdeburg-Sudenburg inhaftiert. Nach den Schüssen ist er aus seiner Zelle geholt worden, um Verletzte zu versorgen. Nun, ich habe Sie zu fragen, welche Beobachtungen Sie am 17.06. hinsichtlich der Erschießung des Volkspolizeiangehörigen Gajcik gemacht haben. Das war der Oberwachmeister. Der Oberwachmeister Gajcik. Oberwachmeister Gajcik stand in dem zweiten Hof, in dem Mittelhof, in dem Hof, in dem sich die Garagen befanden, und stand an der Wand gelehnt, hatte das Gewehr in der Hand, und nach einer Weile begab er sich einige Schritte nach vor zum Tor hin und wollte aus dem Tor heraussehen. In dem Moment knallte ein Schuss, er drehte sich auf dem Absatz um fast eine ganze Wendung und schlug lang hin. Also dem Aussehen nach sah man schon, dass das ein Kopfschuss sein musste. Und da lag er etwa 2 bis 3 Minuten und wurde dann von anderen VP-Angehörigen zur Seite gezogen und später weggetragen. Ja, nun sind Sie zu der Bergung der Leiche des Gajcik hinzugezogen worden. Ja. Was für Schutzverletzungen haben Sie festgestellt? Wollen Sie bitte mal herkommen. Das ist die Leiche des erschossenen Gajcik. Haben Sie nicht näher untersucht? Ja, ich konnte eben nur diesen Ausschuss hier sehen, an dem links hinter dem Ohr, etwa in dieser Gegend. Da war Verletzungen am Hals haben Sie nicht festgestellt? Nicht gesehen. Ich muss nochmal den Totenschein zu Rate ziehen. Von Dr. Barge ist das der Polizeiarzt. Herr Staatsanwalt, ist Ihnen da irgendetwas bekannt? VP-Vertragsarzt. Ach, das ist der VP-Vertragsarzt, ist das. Erschießen durch Halsschuss, hat der Chirurg Dr. Barge festgestellt. Die Leiche ist nicht obduziert worden, das ist natürlich schlecht. Ist anhand der Schusskanäle, ist auch mit Sicherheit keine Schussrichtung festzustellen. Nein, dem Klang nach war anzunehmen, dass der Schuss etwa von links gekommen wäre. Also von Ihrem Standpunkt aus von links? Von sonst noch Fragen? Ja, dann bitte ich festzustellen, anhand der Akten, ob feststeht, wann der Tod des Volkspolizeiangehörigen Gajcik eingetreten ist. Laut Totenschein Anlage A der Akte, bei Akte A, Name und Vorname Gajcik Georg, Wohnort Magdeburg-Kirchstraße 10, Geburtsdatum 9.2.1921. Der Tod ist eingetreten am 17.06.1953, 11 Uhr. Der Richter scheint verwirrt. Jetzt passt gar nichts mehr zusammen. Kopfschuss wie auf dem Foto oder Halsschuss wie auf dem Totenschein. Kam die tödliche Kugel tatsächlich von der Straße durch das rechte Fenster der Haftanstalt oder etwa von einem der Wachtürme? Kann Ernst Jenrich überhaupt schon vor der Haftanstalt gewesen sein, als der Schuss fiel? Lässt sich aufgrund der sich widersprechenden Zeugenaussagen das von Hilde Benjamin angeordnete Todesurteil überhaupt fällen? Volksrichter Sieber beginnt zu zweifeln. Doch zunächst vertritt er die wichtigsten Zeugen des Staatsanwalts. Da bleibt er ganz auf der von der Justizministerin angeordneten Linie. Und sich bitte von den Plätzen erheben. Wollen Sie den Eid in religiöser oder in weltlicher Form ablegen? Also Sie schwören, dass Sie nach bestem Wissen und Gewissen die reine Wahrheit gesagt haben, dass Sie nichts verschwiegen und nichts hinzugefügt haben. Erheben Sie bitte die rechte Hand und sprechen Sie mir nach. Ich schwöre es. Ich schwöre es. Ich schwöre es. Die Plädoyers. Es spricht Staatsanwalt Fritz Kluth. Meine Kollegen Richter, die heutige Hauptverhandlung hat allen Anwesenden eines der abscheulichsten Verbrechen aufgezeigt, welches menschliche Gemeinheit auszuführen in der Lage ist. Hier vor der Haftanstalt Magdeburg-Sudenburg hat der Angeklagte sein richtiges Gesicht erst zum Ausdruck gebracht, was er bereits schon in Abschwächung, möchte ich sagen, bei der Demonstration in der Stadt trug. Es handelt sich bei ihm um keinen irregeleiteten Menschen, sondern er ist als grundsätzlicher Gegner zu bewerten. Und zwar ein Gegner der gefährlichsten Art. Trotzdem der Angeklagte, der Geburt nach zur Arbeiterklasse gehört, ist er ein Feind der Arbeiter und ist als Handlanger des Kriegslagers, also der Reaktion, zu bezeichnen. Meine Genossen, Kollegen Richter, der Angeklagte leugnet nun von Anfang bis zu Ende. Er bestreitet mit aller Entschiedenheit, einen Volkspolizeiangehörigen erschossen zu haben. Es muss aber festgestellt werden, dass die Aussagen des Angeklagten durch die Zeugenaussagen und durch die Beweisaufnahme widerlegt sind. Der Angeklagte ist des Mordes an dem Volkspolizeiangehörigen Gajcik als überführt zu betrachten. Der Zeuge Langer erklärt mit aller Sicherheit, dass er den Angeklagten an dem fraglichen Tag erkannt hat und ein Irrtum seinerseits ausgeschlossen sei. Meine Kollegen Richter, bei der Strafzumessung bitte ich Sie zu bedenken, dass der Angeklagte in bestialischer Weise einen Menschen ermordet hat. Er hat den Menschen getötet, weil dieser das Ehrenkleid der Volkspolizei trug. Der Mensch Gajcik interessierte ihn gar nicht. Er kannte ihn überhaupt nicht. Er sah nur den Volkspolizisten und er erschoss diesen, um dadurch unserer demokratischen Ordnung einen schweren Schaden zuzufügen. Der Grad der Gesellschaftsgefährdung bei diesem Angeklagten ist also so hoch, dass er nicht mehr zu überbieten ist. Die Gesellschaft muss vor dieser Person und seine Verbrechen für alle Zeiten geschützt werden. Aus diesem Grunde beantrage ich gegen den Angeklagten Jenrich wegen Boykotthetze und Mordes die gesetzlich zulässige Höchststrafe, die Todesstrafe. Ich beantrage ihn als Belasteten festzustellen, gemäß der Kontrollratsdirektive 38, Abschnitt 2, Artikel 3a3 und ihm die obligatorischen Sühnemaßnahmen gemäß Artikel 9, Ziffer 2 bis 9 aufzuerlegen. Ehrenlos! Ehrenlos! Wollen Sie dafür sorgen, dass die Angehörigen den Saal verlassen? Es spricht Verteidiger Jürgen Franke. Meine Kollegen Richter, dem von mir vertretenen Angeklagten Ernst Jenrich wird in der Anklage das schwerste Verbrechen zur Last gelegt, das man sich überhaupt denken kann, nämlich einen Menschen, einen Volkspolizeiangehörigen, am 17.06. erschossen zu haben und in Tateinheit damit ein Verbrechen gegen Artikel 6 der Verfassung der Deutschen Demokratischen Republik in Verbindung mit der Kontrollrechtsdirektive 38 Abschnitt 2 Artikel 3a3 begangen zu haben. Demgegenüber sieht aber die Verteidigung gewisse Widersprüche in dem Ergebnis der heutigen Beweisaufnahme und gewisse Anhaltspunkte dahingehend, dass das Gericht gerade diese beiden Aussagen einer eingehenden Würdigung zu unterziehen haben wird. Wir haben in der heutigen Hauptverhandlung gehört, der Kollege Staatsanwalt hat bereits richtig vermutet, dass ich mein Plädoyer darauf unter anderem stützen werde, dass nach dem ärztlichen Gutachten, nach dem Totenschein, als Todeszeit des Volkspolizeiangehörigen Geizig der 17.06.1953, 11 Uhr, festgestellt wurde. Der Anwalt Jürgen Franke, geboren am 30.10.1921 in Nienhagen, Kreis Halberstadt. November 1949, erstes juristisches Staatsexamen. Januar 1953, zweites juristisches Staatsexamen. Nach dem 17. Juni 1953 bei zahlreichen Prozessen als Pflichtverteidiger eingesetzt. Der Angeklagte hat sich nunmehr dahingehend eingelassen, dass er an der Haftanstalt Magdeburg-Sudenburg etwa gegen 12.30 Uhr eingetroffen sei. Die Verteidigung geht nicht so weit, dass sie sich bezüglich ihrer Ausführungen auf die Einlassungen des Angeklagten stützt. In keiner Weise, meine Kollegen Richter. Aber diese Einlassungen des Angeklagten werden unterstützt durch die Aussagen einiger Zeugen. Und zwar haben uns die Zeugen ausgesagt, dass der Angeklagte in der Fabrik, in der diese Zeugen beschäftigt waren, noch nach 10 Uhr des 17.06. zugegen gewesen ist. Und insoweit, meine Kollegen Richter, glaube ich ferner feststellen zu dürfen, dass einmal die Einlassungen des Angeklagten Ernst Jenrich, er sei 12.30 Uhr an der Haftanstalt Magdeburg-Sudenburg eingetroffen, durchaus glaubwürdig erscheinen. Auch wenn dem so ist, dann, meine Kollegen Richter, könnte es in erheblichem Maße zweifelhaft sein, ob der Angeklagte den Volkspolizeiangehörigen Geitschig ermordet hat am 17.06. Dass der tödliche Schuss des gegen den Volkspolizeiangehörigen Geitschig zumindest vor dem Eintreffen des Angeklagten Ernst Jenrich abgegeben worden sein muss. Meine Kollegen Richter, wenn wir die weiteren gewisse Widersprüche in Bezug auf die Aussagen der Zeugen und die Einlassung des Angeklagten bezüglich seiner Kleidung betrachten, wenn wir weiterhin andere gewisse Widersprüche oder Unklarheiten, die in der heutigen Beweisaufnahme aufgetreten sind, betrachten, dann glaube ich, nochmals feststellen zu dürfen, dass das Gericht, dass der Hohe Senat trotz der eidlichen Aussagen der beiden Zeugen im heutigen Verfahren, und ich betone gerade im heutigen Verfahren, wo es darum geht, eventuell einen Menschen für immer aus der menschlichen Gesellschaft auszuschließen, es einer eingehenden Prüfung zu unterziehen haben wird, ob der Sachverhalt, der in der heutigen Beweisaufnahme ermittelt wurde, dazu ausreicht, um den Angeklagten eines Mordes im Sinne des § 211 des Strafgesetzbuches und eines Verbrechens gegen Artikel 6 der Verfassung in Verbindung mit der KD 38 für schuldig zu befinden. Ich glaube feststellen zu können, dass wir es im Angeklagten mit einer Person zu tun haben, die nicht mit besonderen geistigen Qualitäten, geistigen Fähigkeiten ausgestattet ist. Dass wir es in ihm mit einer Person zu tun haben, die unbeweglich ist, die unbeholfen ist, die in einer gewissen primitiven Denkungsweise sich bewegt. Und es mag sein, dass der Angeklagte sich aufgrund dieser geistigen Verfassung von der Psychosewirkung, von der Suggestionswirkung, die unzweifelhaft am 17.06. vorhanden gewesen ist, ergreifen ließ und erst aufgrund dieser Wirkungen zu seinen weiteren Handlungen gekommen ist, nämlich dann zur Teilnahme an den Ausschreitungen vor der Haftanstalt Magdeburg-Sudenburg. Alle diese Tatsachen, alle diese Ausführungen, meine Kollegen Richter, ich darf zum Abschluss auch nochmal hinweisen, bitte ich in eingehendster Weise einer Würdigung und Prüfung zu unterziehen, einer Würdigung insbesondere zu unterziehen, ob die vom Kollegen Staatsanwalt beantragte Todesstrafe gegen den Angeklagten Ernst Jendrich im vorliegenden Falle aufgrund des ermittelten Sachverhaltes als gerechtfertigte Sühne, als gerechtfertigte Strafe anzusehen sein wird. Das Wort hat der Angeklagte. Herr Richter, ich kann nur das eine sagen, dass ich niemals zu einem Mörder werden wollte und ich auch niemals den Mord begangen habe, weil ich genau weiß, ich habe keinen Schuss in dem rechten Fenster abgegeben auf einem Volkspolizeiangehörigen. Und ich war auch niemals gewillt, Werkzeug dieser Menschen zu werden oder Werkzeug der Provokateure vom Westen, noch zumal von Menschen, die versuchen, den Arbeiter auszubeuten. Ich bin kein Mensch, der sich ausbeuten lassen will. Die Urteilsverkündung. Volksrichter Hans Sieber. Im Namen des Volkes habe ich folgendes Urteil zu verkünden. Der Angeklagte wird wegen Boykotthetz und Terrors zu lebenslangem Zuchthaus verurteilt. Die Anrechnung der Untersuchungshaft ist in Anbetracht der verhängten Strafe gegenstandslos. Der Angeklagte hat die Kosten des Verfahrens zu tragen. Bitte Platz zu nehmen. Die Gründe sind folgende. Als dringend tatverdächtig den Volkspolizeiangehörigen Geitschig ermordet zu haben, ist der Angeklagte Jenrich. Die Leiche des Volkspolizeiangehörigen Geitschig lag auf dem zweiten Innenhof der Strafvollzugsanstalt in der Nähe der Tür, von wo aus eine Schussmöglichkeit vom rechten Fenster der Haftanstalt besteht. Über den Zeitpunkt des Todes des Volkspolizeiangehörigen konnten trotz intensiver Ermittlungen und intensiver Bemühungen des Gerichtes in der Hauptverhandlung keine genauen Feststellungen getroffen werden. Laut Totenschein des Chirurgen Dr. Barge ist der Tod schon um 11 Uhr eingetreten. Gemäß den Feststellungen des Senats muss der Angeklagte in Anbetracht des von ihm zurückgelegten Weges unter Berücksichtigung der Aufenthalte und der Situation am 17.06.1953 von Menschen verstopfte Straßen usw. so zu einem späteren Zeitpunkt vor der Haftanstalt Magdeburg-Sudenburg eingetroffen sein. In Anbetracht dieser Diskrepanzen und der Zweifel, die das Gericht hegte, konnte nicht einwandfrei festgestellt werden, dass der Angeklagte der Mörder des Volkspolizeiangehörigen Geitschig ist. Die Beweiskette ist deshalb nicht lückenlos geschlossen, um ihn als der Tat überführt anzusehen. Bestehen bleiben die terroristischen Ausschreitungen des Angeklagten am 17.06.1953. Unter der Zahl der irre geleiteten ehrlichen Arbeiter befanden sich die verbrecherischen Provokateure wie der Angeklagte Jenrich. Der Tatbestand der Boykotthetze, der den Begriff des Terrors in sich birgt, ist deshalb gegeben. Freigesprochen vom Vorwurf des Mordes, dafür lebenslänglich als angeblicher Provokateur. Urteil und Strafmaß widersprechen der ausdrücklichen Weisung Hilde Benjamins, die das Todesurteil für Ernst Jenrich gefordert hatte. Volksrichter Sieber hat am 26. August 1953 nicht getan, was in Berlin von ihm erwartet wurde. Ein vom obersten Gericht der DDR nach Magdeburg geschickter Instrukteur vermerkt, Anlässlich des Putsches im Juni des Jahres war Volksrichter Sieber in eine bedrängte Lage geraten. Im Juli traten erhebliche moralische Schwächen in Erscheinung, die allerdings schon vorher vorhanden gewesen sein sollen. Infolge reichlichen Alkoholgenusses war er für einen Tag arbeitsunfähig, weshalb eine Verhandlung mit mehreren Zeugen und Verteidigern ausfallen musste. Außerdem wusste das ganze Gericht nicht, wo Kollege Sieber zu finden war. Deshalb ist ein Parteiverfahren durchgeführt worden, das gerade während meiner Anwesenheit zu einer ernsten Kritik an Sieber durch die ganze Parteiorganisation geführt hat. Die ganze Beweisaufnahme ist mit der eindeutigen Zielrichtung geführt worden, Jennrich des Mordes nach § 211 StGB zu verurteilen. Offenbar müssen dem Kollegen Sieber erst bei der Beratung Zweifel gekommen sein, was er jedoch nicht eindeutig zugab. In der Aussprache mit ihm zeigte er sich völlig überzeugt davon, dass Jennrich nicht der Mörder des Volkspolizisten ist. Er argumentierte damit, dass er es mit seinem Gewissen nicht vereinbaren könne, Jennrich als Mörder zu verurteilen. Epilog. Für recht erkannt. Auf den Protest des Staatsanwalts wird das Urteil des Bezirksgerichts Magdeburg vom 26. August 1953 aufgehoben. Bei richtiger Würdigung des Beweisergebnisses hätte somit das Bezirksgericht feststellen müssen, dass sich der Angeklagte in Tateinheit mit einem Verbrechen gegen Artikel 6 der Verfassung in Verbindung mit Kontrollratsdirektive Nummer 38 Abschnitt 2 Artikel 3a2 auch des Mordes Paragraf 211 StGB schuldig gemacht hat. In der künftigen Hauptverhandlung hat das Bezirksgericht Magdeburg ohne Wiederholung der Beweisaufnahme aufgrund des bisherigen Beweisergebnisses den Sachverhalt unter Beachtung der vorstehenden Ausführungen neu festzustellen und den Angeklagten auch wegen Mordes zu verurteilen. Auch die im Urteil angeführten Strafmilderungsgründe sind dafür ungeeignet. Der Schutz unseres friedliebenden demokratischen Staates erfordert für das vom Angeklagten begangene Verbrechen die Todesstrafe. Hilde Benjamin, geboren 1902 in Bernburg, Tochter eines Unternehmers, studierte Jura und arbeitete in Berlin als Rechtsanwältin für die Rote Hilfe. Heiratete 1926 den jüdischen Arzt Georg Benjamin, den Bruder Walter Benjamins. 1933 Berufsverbot. 1940 Flucht in die UdSSR. Ihr Mann wurde im KZ Mauthausen umgebracht. 1945 Rückkehr in die sowjetische Besatzungszone. Eintritt in die SED. Vizepräsidentin des Obersten Gerichts der DDR. Und ab Juli 1953 Justizministerin. Die zweite nicht öffentliche Verhandlung findet am 6. Oktober 1953 statt. Bitte Platz zu nehmen. Alle in der Personalakte von Hans Sieber dokumentierten Versuche, bei diesem Prozess nicht den Vorsitz führen zu müssen, scheitern. Das oberste Gericht zwingt Volksrichter Sieber, auch die zweite Verhandlung zu leiten. Für die Verhängung des Todesurteils braucht er nur 15 Minuten. Dann ist die Verhandlung zu Ende und Ernst Jennrich wird wieder abgeführt. Noch am selben Tag schicken Hans Sieber und sein Senat ein Gnadengesuch nach Berlin. Darüber hinaus hat der Angeklagte in der heutigen Hauptverhandlung tiefe Reue gezeigt und eine Teilnahme an der faschistischen Provokation mit ihren verwerflichen Zielen zugestanden. Aber nach wie vor bestritten, dass er den tödlichen Schuss auf den VP-Angehörigen Gajcik abgegeben hat. Weiterhin entstammt der Angeklagte ganz ärmlichen Verhältnissen und musste den größten Teil seines Lebens unter schweren Entbehrungen fristen. Unterzeichnet Sieber Schmidt Ringenberg. Weitere Gnadengesuche von Else Jennrich und Anwalt Jürgen Franke werden abgelehnt. Staatsanwalt Fritz Kluth antwortet auf solche Anfragen knapp. Der Gnadenantrag wird von hier nicht befürwortet, da der Verurteilte auf bestialische Art in hinterlistigster Weise einen VP-Angehörigen erschossen hat. Die Hauptverhandlung hat einwandfrei ergeben, dass es sich bei dem Angeklagten um einen Verbrecher handelt, der stets und ständig eine Gefahr für unsere Ordnung darstellt. Im Interesse der Gesellschaft ist unbedingt erforderlich, dass das Todesurteil vollstreckt wird. Wer den Frieden will, muss für den Frieden kämpfen, lautet die Unterzeile auf dem Briefpapier, das die Staatsanwaltschaft für diese Stellungnahmen benutzt. Aus einem Brief Else Jennrichs an den Staatspräsidenten der DDR, Wilhelm Pieck. Geehrter Herr Präsident, habe bereits zweimal ein Gnadengesuch für meinen Mann, Ernst Jennrich, an Sie geschrieben und würde Sie herzlich bitten, mir eine persönliche Rücksprache zu gewähren. Auch Herr Rechtsanwalt Franke hat an Sie, geehrter Herr Präsident, ein Gnadengesuch für meinen Mann geschrieben. In Hoffnung, dass meine Bitte erfüllt wird, danken ich und meine vier Jungens im Voraus. Hochachtungsvoll, Frau Else Jennrich. Ob Wilhelm Pieck den Brief jemals gesehen hat, ist ungewiss. Sein Büro fügt am 9.12.1953 aber eine Notiz bei, dass eine persönliche Rücksprache abgelehnt worden sei. Ernst Jenrich ist mittlerweile von Magdeburg nach Dresden verlegt worden, in die zentrale Hinrichtungsstätte der DDR am dortigen Bezirksgericht am Münchner Platz. Am 8. Februar 1954 dann die letzte Stellungnahme aus dem Präsidialbüro. Ich sehe davon ab, ein Gnadenverfahren für den vor dem 1. Strafsenat des Bezirksgerichts Magdeburg am 6. Oktober 1953 zum Tode verurteilten Ernst Jenrich einzuleiten. In Vertretung für den Staatspräsidenten, Opitz Staatssekretär. Vollstreckungsprotokoll. In der Strafsache gegen Ernst Jenrich wurde am 19.03.1954 um 22 Uhr der Ernst Jenrich vorgeführt. Ihm wurde eröffnet, dass um 4.30 Uhr am 20.03.1954 das gegen ihn durch das oberste Gericht der Deutschen Demokratischen Republik am 19.10.1953 verkündete Todesurteil an ihm vollstreckt werde. Er wurde nach seinen Wünschen befragt. Er gab dahin seine Erklärung ab. Der Verurteilte bat um Zigaretten, Schreibpapier und etwas zu trinken. Der Verurteilte Ernst Jenrich wurde in seine Zelle zurückgeführt. Aus dem Abschiedsbrief Ernst Jenrichs. Liebe Mami und Jungens, ihr erhaltet meine letzten Zeilen. Ich sehe euch nicht mehr wieder. Liebe Mami und Jungens, ich habe das nicht gemacht. Ich habe den Oberwachtmeister nicht erschossen. Es ist nicht wahr. Liebe Mami und Jungens, ich versichere es euch mit bestem Wissen und Gewissen und auf Ehrenwort. Ich bin hierin unschuldig. Liebe Mami, ich bin und bleibe ein Arbeiter. Ich bin als Arbeiter geboren und wollte auch als Arbeiter sterben. Aber nicht so. Das wollte ich nicht. Ich kann es nicht fassen, dass es die letzten Zeilen sind, die ich euch allen geschrieben habe. Euer lieber Papi, lieber Bruder und lieber Sohn. Das Vollstreckungsprotokoll in Dresden vermerkt: Der Scharfrichter vollstreckte das Todesurteil gegen den Verurteilten Ernst Jenrich durch das Fallbeil um 4 Uhr. Der Akt dauerte 5 Sekunden. Die Karriere von Hans Sieber ist nach diesem Prozess zu Ende. In den Akten der Justizverwaltung ist von moralischer Schwäche und einer Neigung zu Alkohol und Frauen die Rede. Im August 1955 folgt die Versetzung zum Kreisgericht Wernigerode, wo er bis 1960 als Volksrichter tätig ist. Danach verliert sich seine Spur. Hilde Benjamin bleibt noch viele Jahre in ihrem Amt als Justizministerin. Im Juli 1967 schickt Walter Ulbricht sie dann in den Ruhestand. Bis zu ihrem Tod, im April 1989, bleibt sie Mitglied des Zentralkomitees der SED. Die Todesstrafe ist angemessen. Urteil auf Bestellung. Ein Feature von Christine Sievers und Nikolaus Schröder. Es sprachen Ulrich Nöten, Bernhard Schütz, Thomas Arnold, Sabina Troger, Ecki Hoffmann und Svea T. Mander. Technische Realisation Jonas Bergler. Regieassistenz Jasmin Scheffler. Regie Philipp Brühl. Redaktion Gisela Korvis. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks 2014.